Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und unser Thema heißt Mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja in ihrem Leben schon mal einen großen Einschnitt erlebt haben und danach sagen, das ist eigentlich mein zweites Leben. Dieser große Einschnitt kann eventuell sein, eine schwere Krankheit, ein Unfall. Das kann eine überwundene Sucht sein, das kann vielleicht auch eine neue Partnerschaft sein oder eine Gefängnisentlassung, was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, mein zweites Leben, hier muss ich mal irgendwas bisschen anders schalten, mein zweites Leben, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute heißt Dagmar und Dagmar ist 47. Hallo Dagmar. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen Morgen. Grüße dich. Ja, schön, dass ich jetzt dabei sein konnte und dich erreichen konnte. Vorab, bevor ich erzähle, wollte ich noch ganz kurz einwerfen, ein großes Lob an euch alle und auch an die Leute, die dahinter sitzen, weil ich ja verfolge euch also auch schon ziemlich lange und wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann nehme ich das auch immer sehr gerne zum Einschlafen, muss ich sagen. Also nochmal ein großes Lob vorab. Dankeschön. Jetzt hast du dich zu dem Thema gemeldet. Ja, also bei mir ist es so, ich bin vor 3 Jahren operiert worden, bin selber Krankenschwester und habe halt eine ganz blöde Diagnose gehabt. Und zwar hatte ich einen Tumor zwischen Magen und Speiseröhre. Mhm. Das war für mich also insoweit so ein großer Einschnitt, dass bei mir der Magen komplett entfernt werden musste und ein Drittel der Speiseröhre dazu. Das war natürlich also für mich ein großer Einschnitt damals. Also vor allen Dingen, dass man überlegt ja erstmal so, wie ist das überhaupt möglich, wie kann ich damit leben? Genau, da stellt sich die erste Frage, der ganze Magen ist komplett weg, wie kann man leben? Aber du lebst, wie geht das? Also ich mache das mittlerweile seit 3 Jahren, muss ich dabei sagen, und möchte auch allen anderen Mut machen, die also auch diese gleiche Geschichte haben, also gibt es mittlerweile auch mehrere von. Also es ist so, der Magen kommt komplett weg. Es wird im Endeffekt ein künstlicher Magen geschaffen, und zwar durch den Darm. Also wir haben also ziemlich viel Reservoir davon. Der wird hochgezogen, an die Speiseröhre angeschlossen, also da, wo das Stück entfernt worden ist. Ja. Und dann wird wie eine Art Ersatzmagen, also ein künstlicher Magen, wie so eine Schlaufe gebildet. Das ist aber nur eigentlich ein Auffanglager, also für die Speisereste, die ja letztendlich dann in den Darm reingehen, der dann die komplette Aufgabe des Magens übernehmen muss. Und das ist erstmal gar nicht so einfach. Genau, ich wollte gerade sagen, kann dieses Stückchen Darm das leisten, was der Magen mit all seinen komplizierten Strukturen leistet? Ja, eigentlich fast nur ein Drittel davon. Weil der Magen hat ja erstmal die Aufgabe, dieses Vitamin B12 zu produzieren, was man jetzt also auch nur noch über Infusion oder über Spritzen jetzt sich alle 3 Monate substituieren lassen muss. Also das heißt, du musst das einnehmen oder per Spritze dir zufügen? Ja, einnehmen kann man das nicht. Per Spritze? Das muss man also über intramuskulär wird das verabreicht oder über eine Infusion kann man das auch erhalten. Und das muss man immer regelmäßig machen, ne? Weil das also auch viele Funktionen hat. Und die Magensäure allein, die hat ja ziemlich viele Aufgaben. Ne? Also die ist ja dafür da. Aber die hast du ja jetzt nicht mehr. Die habe ich nicht mehr. Nee. Nein. Die war ja auch mit Schuld daran gewesen, dass ich halt diesen Tumor bekommen habe. Und trotzdem kann dieses Stückchen Darm das dann doch schaffen, dass du das, was du isst, einigermaßen verarbeiten kannst. Ja, also da muss ich halt selber natürlich Vorarbeit leisten. Ich muss mich auch erstmal rantasten. Erstmal, man muss ja am Anfang ganz viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, weil das Ganze muss sich ja auch erstmal weiten und dehnen. Also dazu ist es in der Lage, ne, eine gewisse Form anzunehmen, dass man auch eine bestimmte Menge an Speisen erstmal wieder zu sich aufnehmen kann. Das fängt ja erstmal wieder stückchenweise an. Musst du besonders darauf achten, musst du auf besondere Speisen achten? Ja. Also am Anfang, jetzt mittlerweile muss ich sagen, esse ich schon wieder recht viel, weil man sich schon wieder dran gewöhnen kann. Aber am Anfang ist es halt so, dass man keine fettigen Sachen zu sich nimmt. Das Kuriose ist ja, wenn man sagt, ja, man muss ja viele Kalorien haben, also mindestens 3000 Kalorien, um sein Gewicht zu halten, beziehungsweise um zuzunehmen. Und man hat ja mit dieser Erkrankung sowieso immer ein ständiges Untergewicht. Ne? Also mehr wie 50 Kilo habe ich ja auch nicht mehr auf der Waage, aber ich muss dabei sagen, ich war auch früher nie viel. Also ich habe auch nie mehr wie 55 oder 56 Kilo gewogen. Musstest du am Anfang denn die Speisen besonders durchdrehen, so zum Brei schon vorbereiten? Ja, genau. Ne? Also man muss dann dementsprechend lange kauen und man muss ja eigentlich auch die schon dementsprechend vorwärmen, ne? Weil es muss ja schon eine Körpertemperatur haben, bevor es in den Darm geht, weil der sehr, sehr empfindlich darauf reagiert. Ja, also das heißt, wenn es zu kalt oder zu heiß ist. Ja, das heißt, du musstest sehr intensiv kauen. Ja. Die mussten nicht vorher durchgedreht werden, die Speisen. Also durch so ein... Nein, das nicht. Ne? Das schafft man selber dann auch. Ne? Ich meine, so manche Sachen, okay, ne? Aber man hat ja auch dann teilweise am Anfang diese sogenannte Astronautenkost. Das ist ja eine Nahrung, die ja eben diese ganzen Kohlenhydrate, Eiweiß und alles... Ist alles drin. Da ist alles drin, was man braucht. Ne? Jetzt ist das Ganze 3 Jahre her. Ja. Würdest du sagen, dass du heute wieder ein relativ normales Leben führen kannst? Ja, eigentlich in Umständen sprechen schon. Also ich meine, man ist natürlich an manchen Tagen, ne, wo man halt nicht mehr so leistungsfähig ist. Und ich habe ja dadurch, dass ich ja auch früher also Vollzeit gearbeitet habe, selber im Krankenhaus, und habe jetzt eine Erwerbsminderungsrente, das heißt also teilberentet, aber so, dass ich noch auf einer geringfügigen Beschäftigung, also ein paar Tage noch mit dran teilnehmen kann. Also du heißt ja unsere Sendung Mein zweites Leben. Ja, ja. Empfindest du das so, als dass das jetzt dein zweites Leben ist? Ja, absolut. Das ist in dem Sinne mein zweites Leben, weil ich jetzt auch viel bewusster lebe. Ich meine, das Traurige ist ja, dass man erstmal so ganz unten ist oder dass man ja so, ne, also mit so die Alltagsprobleme, die einen so übermannen und alles. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich lebe sehr viel bewusster. Mhm. Und das ist auch so, wo ich auch mal sage, auch wenn man so auch andere dadurch ermuntern kann, ne, dass man vielleicht auch schon vorher irgendwie mal hinhört oder dass man sein Leben nicht mit so vielen Problemen belastet oder Das Schlimme ist ja, dass man erst immer so gravierende Erfahrungen in der Regel machen muss, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Ja. Wenn man gesund und fit ist und so im normalen Alltagschaos so lebt, dann erreichen einen ja unter Umständen solche Überlegungen gar nicht, erst wenn man selbst dann betroffen ist oder betroffen ist. Ja, das ist wirklich so. Das war bei mir vorher ja auch so gewesen. Das Wichtige ist halt, also was mir jetzt auch sehr bewusst geworden ist, deswegen sage ich ja auch so mein zweites Leben, also weil ich habe vor allen Dingen ein sehr gutes Umfeld, also viele gute Freunde, die mich auch zu dem Zeitpunkt aufgefangen haben, das auch heute noch machen und und wo ich denke, wenn ich das jetzt vielleicht auch nicht im Vorfeld auch schon so gehabt hätte, also dass man wirklich ist das natürlich viel schwieriger. Dann ist klar. Das viel schwieriger, da auch alleine mit. Nun war das ja eine sehr schwere Erkrankung, eine Tumorerkrankung, es ist sehr viel wegoperiert worden. Wie sieht denn dein Krankheitsbild zurzeit aus? Bist du vollkommen gesund? Vollkommen gesund in dem Sinne kann man nicht sagen, also ständig untergewichtig, dann habe ich teilweise Symptome eines Diabetikers, also wenn ich zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme, ich unterzuckere, ich muss also darauf achten, dass ich auch immer Traubenzucker bei mir habe, dass ich, weil teilweise, also schränkt mich das schon in meinem alltäglichen Leben ein, aber also die manchmal gibt es Tage, die ich nur zu Hause verbringe. Die Tumorerkrankung ist besiegt, die ist weg. Ja. Also ich habe das Glück auch gehabt dabei, dass ich damals keine Chemotherapie und keine Bestrahlung brauchte, weil die Lymphknoten, das war also ein Zufallsbefund, das war zum Glück so früh erkannt worden, weil das eine ziemlich bösartige Geschichte war, dass die Lymphknoten noch nicht so befallen waren, dass alles im Gesunden raus, also bis ins gesunde Gewebe rein, im Gesunden raus operiert werden kann. Du sagst, eine Diagnose war das. Wie ist es denn rausgekommen? Ja, ich habe mich schon also eine Zeit lang vorher sehr schlecht gefühlt körperlich, aber auf meine Arbeit geschoben, durch mein Umfeld damals und habe mich so nicht gut gefühlt und habe einfach meine Routineuntersuchung auch mal vorgenommen. Mhm. Also weil selber lässt man das, man gibt zwar immer die guten Ratschläge, aber für sich selber hat man das nie wahrgenommen. Mhm. Und ich habe einfach mal gedacht, ich muss mal da anfangen und habe eine Magenspiegelung vornehmen lassen und da ist man dann auch schon direkt fündig geworden. Und also was für ein Glück, dass du das dann hast vornehmen lassen. Ja, das war ein Glück, weil ich damals die Untersuchung also im eigenen Haus und großes Vertrauen in meine Ärzte selber hatten, die das auch direkt entdeckt haben und die mich auch dann danach operiert haben und das zum Glück so gut hinbekommen haben und ich denen auch heute noch dafür dankbar bin, dass ich das, dass ich noch so leben kann. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie lange. So, und es ist auch selten, dass es in aber so Moment, jungen Moment, Jahren sagst, vorkommt. Du sagst, ich weiß nicht, wie lange, aber man kann doch auch mit einem solchen künstlichen Magen uralt werden. Man kann das durchaus. Durchaus, ja. Ne, man weiß es nicht bei so jungen Menschen, wie alt man damit werden kann, weil meistens hat man ja so um die 70 rum, wo man das schon mal öfters hört oder diese Diagnose feststellt. Man weiß es nicht. Mhm. Aber ich für mich muss sagen, es ist gar nicht mehr, glaube ich, so wichtig, wie lange man lebt, sondern wie man lebt. Mhm. So und was man aus dem Leben macht. Und das ist genau wahrscheinlich die Erkenntnis, die du aus dieser schweren Zeit rausgezogen hast. Ganz genau. Ja. Also ich habe auch nicht mehr so die Angst davor, wie in früheren Jahren, wo man Panik hatte, mein Gott, was wäre, wenn ich mal krank bin, einfach mit der Situation umzugehen und auch allen anderen damit Mut zu machen, dass man da sehr wohl mitleben kann. Dagmar, ich freue mich sehr, dass es dir so gut geht nach diesem Schock da vor 3 Jahren. Ja, danke. Das ist ganz toll und ganz toll, dass wir haben reden können, dass du angerufen hast. Hast sicherlich auch Mut gemacht einigen Leuten, die vielleicht in ähnlicher Situation jetzt sind, wie du damals warst. Ja, ich hoffe. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiter so gut geht und dass du dein Leben so, wie du es gerade beschrieben hast, wertschätzen und genießen kannst. Ja, ich danke dir. Alles und Domian, mach weiter so. Also ich höre dich immer wieder gerne. Das ist sehr nett von dir, Dagmar. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem Leben mal etwas Dramatisches erlebt haben. Ein Einschnitt, ein Wendepunkt. Und danach sagen, ja, das ist jetzt mein zweites Leben. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist Uwe. Und Uwe ist 68 Jahre alt. Hallo Uwe. Hallo Domian. Hallo Uwe. Grüß dich. Dein zweites Leben, was ist das? Ja, ich habe mit der Redaktion gerade gesprochen. Ich war unterwegs mit zwei Kommilitonen auf dem Wege von Berlin nach Johannesburg mit einem VW-Bus. Und da sind wir quer durch die Sahara, bis in den Kongo reingefahren und sind in Stanleyville verhaftet worden wegen angeblicher Spionage. Wann war das? 1966. Ja. Da weiß ich nur überhaupt nicht, was da für politische Verhältnisse damals dort herrschten. Da war so Katanga-Rebellen und die große Samba-Revolution da drin, wo die Amerikaner mit den Belgiern zusammen 1500 Weiße befreit haben. Die sollten dort massakriert werden und sind dann in einer Landeoperation, haben diese Leute befreit. Und wir sind etliche Monate später dahin gekommen und deswegen waren noch überall Rebellen drin. So, dann seid ihr verhaftet worden. Wir sind verhaftet worden, richtig in so einer dicken Bastille und sind zum Tode verurteilt worden durch Erschießen. Ach du lieber Gott. Und Exekution am nächsten Morgen. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Himmel. Diese Gerichtsverhandlung, in Anführungszeichen. Keine Gerichtsverhandlung. Keine Gerichtsverhandlung. Deklaration von dem Gefängnisdirektor gewesen. Und wir hatten vorher schon den amerikanischen Kommandanten dringend gebeten, dass sie uns irgendwie versuchen, da rauszuhauen. Und das heißt, ihr konntet noch Kontakt zur Außenwelt, also zu dem Amerikaner aufnehmen. Das ging schon noch. Ja, ja. Und dann wurdet ihr von diesem Mann, von diesem Gefängnisdirektor zum Tode verurteilt? Richtig. Der hat da das Urteil verlesen und hat uns dann mitgeteilt, die haben uns dann auch den Platz gezeigt, wo die Hinrichtung erfolgt. Mhm. Und das sollte gleich am nächsten Morgen erfolgen. Habt ihr denn den verstanden? In welcher Sprache hat er das verlesen? Ja, in Französisch. Ach so. Mhm. Und ein bisschen Schulfranzösisch und das haben wir dann schon verstanden. So, dann hat er euch den Platz gezeigt, wo ihr hättet erschossen werden sollen. Genau. So, und dann? Ja, und dann haben wir in der Zelle gesessen und ich habe geweint, ich habe gebetet und... Das war so ernst, dass ihr gedacht habt... Nein, das war brutal ernst. Ja, das war brutal ernst. Oder sonst was. Und da sind, wir haben das nicht genau erfahren, aber wir gehen davon aus, dass die Amerikaner, der CIA uns rausgehauen hat und dafür gebürgt hat, dass wir sauber sind. Wie ging das denn dann weiter am nächsten Tag? Als dann die Sonne hochkam, da haben wir natürlich unheimlich Angst gehabt. Da jedes Geräusch war wie ein Stein, der durch uns durchging. Und dann wurde es immer heller und es wurde immer später und dann ging die Tür auf und dann standen wir hinten an der Wand, so wie angemauert. Und dann sind wir, haben wir eine neue Deklaration gekriegt, wir sind frei, wir können gehen. Ja, und dann haben wir uns Aber in dem Moment, realisiert man das überhaupt? Man hat quasi mit dem Leben schon abgeschlossen. Ja. Und dann sagt man, sie können gehen. Das muss doch eine extremste Achterbahn der Gefühle gewesen sein. Ja. Wie reagiert man? Da fängt man an zu heulen oder was macht man? Naja, also ich kann ja heute noch schwer darüber erzählen. So ein tiefes Erlebnis war das. Ja. Das glaube ich. So, dann habt ihr das gehört, dass euch das Leben gerettet wurde oder dass ihr Leben durft? Ja, wir sind als Persona non grata erklärt worden und sollten den Kongo innerhalb von 10 Tagen verlassen. Und dann sind wir losgefahren durch Dschungel durch und sind in Mumbere wieder festgenommen worden und mit Militäreskorte und Verhaftung wieder zurückgebracht worden. Und wir sind dann nochmals losgeschickt worden, dann kam es im Radio überall durch. Da sind wir Tag und Nacht gefahren. Ihr beiden alleine? Es waren drei Kommissare. Wieso haben die Amis euch da nicht begleitet? Das war Militär. Deswegen sollen uns die Amis begleiten. Naja, gut, aber dann wäre sowas nicht passiert, dass ihr dann nochmal verhaftet worden wärt. Na, okay. Ja, das sind 1000 Kilometer durch den Dschungel durch. Ja, ja. Die haben ja ganz anderes zu tun, als da so drei Deutsche da irgendwie. Ja. Also dann wieder zurück. Und dann erneut die weite Fahrt angetreten. Richtig. Quer durch Urwald und bis wir dann in Arua, dann nach Ugan noch rübergekommen sind. Und da erst viel praktisch vorher dann sagten, jetzt sind wir gerettet. Ist das Wahnsinn. Jetzt aber nochmal, gerade am Anfang habe ich das nicht so mitbekommen. Wieso wolltet ihr unbedingt in dieses Land? Ja, wir wollten nach Südafrika runter. Muss man da, muss man gerade, Geografie ist mir nicht so klar, muss man durch Kongo durch? Ja, es gab nicht mehr viele andere Möglichkeiten. Im Sudan wurde schwer gekämpft, in Äthiopien wurde zu dem Zeitpunkt gekämpft und im Kongo waren die Kämpfe gerade abgeklungen. Das war die einzige Möglichkeit, von Nord nach Süd irgendwie weiter durchzukommen. Aber euch war doch klar, ihr wart zwar junge Männer, klar, aber euch war doch völlig bewusst, dass ihr in einen Hexenkessel reinfahrt, überhaupt, wenn ihr nach Afrika wollt und fahrt, nach Südafrika. Das haben wir so nicht gesehen. Also eigentlich schon, ne? Es war vielleicht ein bisschen blauäugig auch. Ja, wir sind ja, bevor wir da reingefahren sind, wir haben uns grundsätzlich in der Botschaft immer erkundigt, wie wir fahren können. Und da waren uns die Amerikaner, die deutsche Botschaft kann man vergessen, das waren die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Aber von den Amerikanern haben wir super Tipps gekriegt, wie wir fahren können, worauf wir achten müssen. Wir haben mit den Missionaren vorgesprochen und das schien ein machbarer Weg zu gehen. Also kann man sagen, dass die Amerikaner euch das Leben gerettet haben? Absolut. Definitiv, man muss es so sagen. Man kann absolut. Es so sagen, man die muss es so sagen. Die deutsche Botschaft hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Wie komisch, wieso haben die sich nicht gekümmert? Ja, die deutsche Botschaften sind für mich Kriminelle gewesen. Damals, ist lange her. Ja, die haben einen anderen Deutschen, der im Tschad schwer erkrankt war, haben die einfach aus dem Hospital rausschmeißen lassen und haben gesagt, der muss sich selbst versorgen. Gut, das können wir jetzt nicht klären, was da damals los war mit den Botschaften. Aber habt ihr denn dann eure Fahrt fortgesetzt? Ja, ja. Ihr habt sie fortgesetzt nach Südafrika? Südafrika und ich habe da gelebt und geheiratet. Und Ach so, das war nicht nur so ein Trip mal, sondern... Nee, ich bin sechs Jahre unten geblieben. 6 Jahre? Wie lange hat das gedauert denn danach, bis ihr so richtig kapiert habt, was da mit euch vorgegangen ist? Ja, weißt du, das wird ja auch viel verdrängt. Also, dass wir da praktisch am Tode vorbeigeschrammt sind, das haben wir ganz tief irgendwie in die Schublade gegeben und haben den Alltag dann weiter genossen, ja. Habt ihr denn besonders, als ihr dann in Uganda wart, da wart ihr ja dann definitiv in Sicherheit und Freiheit, habt ihr gefeiert? So viel Geld hatten wir. Ach so. Wir hatten 1000 D-Mark jeder, um 9 Monate leben zu können. Da war nichts mit Feiern. Also. Du hast ja das Thema mein zweites Leben und das ist ja nun wirklich dein zweites Leben dann gewesen, was die Amerikaner dir geschenkt haben, euch geschenkt haben. Also seitdem genieße ich jeden Tag viel bewusster. Das wollte ich gerade fragen, wie sich das bei dir ausgewirkt hat, so in der Richtung eben. Ja, doch viel bewusster, dass ich da... Mich erstaunt, das ist ja jetzt schon sehr, sehr lange her, das Ganze. Dass es dich immer noch so emotional packt, wie gerade, ich habe es ja gehört, wenn du darüber sprichst. Ja, das ist, sagen wir, weil es ja auch vergessen war, das ist ja nicht aufgearbeitet, sondern es ist weggetan und ich habe ja auch nie drüber sprechen können. Ich habe jetzt das. Warum nicht? Ich habe jetzt ein Buch geschrieben darüber und dann kam das alles wieder hoch und damit hat sich das ein bisschen gelöst. Mhm. Hast du nicht darüber sprechen können, weil du es nicht aus dir rausbekommen hast? Richtig. Oder? Achso, aber es gab schon Menschen, mit denen du es hättest tun können. Ja, ja. Aber du hast es nicht getan. Nein. Mhm. Nochmal eine Frage zu dieser Zeit, die ich mir eigentlich als die schlimmste denke. Nämlich, ihr sitzt in der Nacht in dieser Zelle und habt das Todesurteil im Nacken und sollt am nächsten Morgen erschossen werden. Was gehen da in diesen Stunden für Gedanken durch den Kopf? Also ich weiß, dass ich viel gebetet habe. Und dass ich dankbar war für die Zeit, die ich leben durfte. Mhm. Ich kann leben. Mhm. Warst du, Uwe, warst du vorher auch schon ein gläubiger Mensch? Na, ich war gottgläubig, sagen wir es mal so. Ja. Und in der ernsten Situation ist das dann noch stärker geworden. Ja. Du hast zu diesem Gott, wie auch immer du ihn dir gedacht hast, dann intensiv gesprochen und gebetet. Richtig. Mhm. Also ich weiß, dass ich sehr viel geweint habe, gebetet. Dann gab es wieder Ruhephasen. Aber ihr wart ja zusammen in der Zelle. Wir waren drei Mann in der Zelle. Spricht man dann untereinander? Wenig, ganz wenig. Da war jeder für sich. Jeder für sich. Mhm. Hat dieses wahnsinnige Erlebnis, hat dieses Erlebnis euch drei Jungs zusammengeschweißt? Nein, wir sind ja 9 Monate im VW-Bus unterwegs gewesen und das sind ja 2 Quadratmeter und da konnten wir uns in Südafrika nicht mehr in die Augen schauen. Wir können es jetzt wieder, wir haben uns jetzt wieder getroffen. Du bist dann viele Jahre in Südafrika geblieben und die anderen, was haben die gemacht? Einer ist ganz unten geblieben, der ist immer noch unten. Mhm. Und der Dritte, der ist auch einige Jahre ungeblieben, ist dann über Indien und Pakistan und sonst was mit großer Reise. Mit so richtige Weltenmenschen seid ihr ja. Was hast du denn so lange da gemacht in Südafrika? Ich habe künstliche Diamanten hergestellt, im Labor gearbeitet, um künstliche Diamanten herzustellen. Das wäre interessant, künstliche Diamanten. Ja. Kann man da viel Geld mit verdienen? Wahnsinnig viel. Das ist eine riesen Industrie gewesen. Bist du ein reicher Mann geworden dort? Nein. Nein. Armer Schlucker. Und warum bist du dann wieder zurückgegangen nach Deutschland? Ich wollte unten meine Doktorarbeit schreiben. Mhm. Und das hat sich irgendwie zerschlagen. Da sollte ich noch studieren und sonst was machen. Und da habe ich gesagt, nee, dann gehe ich wieder zurück. Es war auch politisch nicht so klar, dass ich... Ich hatte ja dann Frau gehabt und dann hat man überlegt, ob man ein Haus kaufen soll und Kinder und das war in der Zeit ja auch schwierig, da Apartheid zu regieren. Richtig, und da sollte das dann auch in geregelten Bahnen sein. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt zurück. Und das war gut so. Uwe, das ist eine wahnsinnige Geschichte, die du uns erzählt hast. Ich beglückwünsche dich zu deinem zweiten Leben. Danke. Wenn es jetzt auch schon viele Jahre zurückliegt, aber es ist wahrscheinlich für dich wie gestern. Aber es soll andere Leute nicht abschrecken, solche Reisen auch zu unternehmen. Nein, aber man sollte sich schon gut informieren, zumindest vorher, wenn man sowas macht. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Uwe, herzlichen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, ein schöner Moment. Ich bekomme wieder Besuch von meinem Redakteur, von Marc. Marc, muss ich ja mal zeigen, für die, die ihn das letzte Mal nicht gesehen haben. Das ist mein tapferer Redakteur, der jede Nacht hier bei mir ist und alles im Hintergrund bedient und im Auge hat. Und wir haben ja immer noch ein bisschen technische Probleme hier. Und wir müssen noch mal kurz was am PC einschalten. Also ich kann euch ja noch mal sagen, falls ihr gerade zugeschaltet habt, das Thema heißt Mein zweites Leben und ich... Sollte funktionieren. Super, dankeschön. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wenn ihr ein einschneidendes Erlebnis hattet bisher, so wie Uwe vielleicht, und danach sagt, das ist mein zweites Leben. Und wenn ihr gerne dann mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und hier ist die Dagmar, und Dagmar ist 59. Hallo, ja, Dagmar. Hallo. Schönen guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen, Jürgen. Um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Ich bin im Januar diesen Jahres ins Koma gefallen. Mhm. Es ist so gewesen, ich hatte 3 Tage Durchfall, habe viel geschlafen, nicht viel getrunken, bin dehydriert, dann haben meine Nieren versagt, dann haben die Lungen versagt, und dann hat mein Mann dann auf einmal gesehen, dass mir also Schaum aus Mund und Nase kam, hat sofort einen Rettungswagen gerufen, die haben mich hier 1,5 Stunden reanimiert, bevor sie mich überhaupt wegfahren konnten. Dann bin ich auf Intensivstation gekommen. Ja, und dann habe ich da 4 Tage im Koma gelegen. Ist das alles aus heiterem Himmel passiert? Aus heiterem Himmel. Du warst vorher normal, ich gesund? Ich habe 3 Tage Durchfall gehabt, das war alles, hat man ja mal. Hat man schon mal, nimmt man dann gar nicht so ernst. Ja, nimmt man gar nicht so ernst. So, und dann lagst du mehrere Tage im Koma. Genau. Und was war es denn nun? Was ist denn da in dir vorgegangen? Es war einfach dadurch, dass ich zu wenig getrunken habe, haben die Nieren total versagt. Und ich habe eine Lungenentzündung gekriegt. Ah. Ja. Das heißt, du hast Durchfall gehabt und hast zu wenig getrunken. Genau. Das waren die ganzen Folgen davon. Ja, da war der ganze Körper irgendwie kaputt. Hattest du denn vor diesem Durchfall auch schon zu wenig getrunken? Nö. Eigentlich gar nicht. Wir haben eigentlich immer darauf geachtet. Hm. Nur ich habe während des Durchfalls, ich war ständig müde und habe viel geschlafen. Hm. Und dadurch ist das ausgeblieben. Wobei man das ja so immer unbedingt sagt. Ne? Jeder Arzt sagt, dass wenn sie Durchfall haben, trinken, trinken, trinken, weil der Körper braucht. Ja, aber wenn du schläfst, trinkst du nicht. Ja, natürlich. Ja, klar. Ne? So, wie ging es dir denn dann, als du aus dem Koma wieder erwacht bist? Ach, ich habe im Koma viel, viel mehr erlebt. Erzähl mal. Im Koma, ich habe jedes Wort verstanden. Ach. Was mein Mann gesagt hat, was die Ärzte gesagt haben. Ich habe mitgekriegt, dass die Kinder aus Köln gekommen sind und mich besucht haben. Ich konnte nur nicht, ich habe jedes Wort verstanden. Ich habe ihnen eigentlich auch geantwortet. Aber das habe nur ich gedacht. Du hast nur gedacht, die Augen waren geschlossen. Ja. Und ich habe gedacht, warum verstehen die mich denn nicht? Kann das sein, dass du alles nur so geträumt hast? Nein. Ich habe es hinterher ja mit denen besprochen. Ach so, die haben wirklich das gesagt, und die haben das bestätigt, was du im Koma gehört hast. Ja, also die haben bestätigt, dass sie das gesagt haben, was ich gehört habe. Genau, das meine ich. Ja. Aber was am allermerkwürdigsten war, dass in dem Zimmer auf der linken Seite so ein Quadratmeter, ein Quadrat von 2x2 war, wo ein Wahnsinnslicht rauskam. Und sich merkwürdige, es waren keine Figuren, irgendwelche, wie so Pflanzengebimsel, was sich da bewegte. Mhm. Aber es war alles hell, und ich dachte, wenn du da runter gehst, dann kommst du auf eine tolle Insel, so mit, wo so die ganz reichen, so weiße Häuser bei strahlendem Sonnenschein haben und Palmen und alles Mögliche. Und dieses lockte, es lockte und lockte und lockte. Und ich habe mich aber immer gewehrt. Und ich habe mich aber so wohl gefühlt. Das hat mich so angezogen. Mhm. Jetzt denke ich gerade an Schilderungen von Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten. Genau, das hat mir der Arzt hinterher auch bestätigt, das sind Nahtoderlebnisse gewesen. Das heißt, die haben dir auch bestätigt, dass es sehr, sehr ernst um dich war? Ja, also sie haben mir dann eigentlich, als ich ankam im Krankenhaus, noch 1/2 Stunde gegeben. Das war ganz knapp. Du warst ganz dicht am Tor. Ja. Mhm. Und ich habe mich also eigentlich sehr dahingezogen gefühlt, weil es weich, warm, kuschelig, sehr angenehm war. Mhm. Dennoch hat sich dann irgendetwas in dir dazu entschieden, doch nicht dahin zu gehen. Mein Mann und meine Tochter. Mhm. Das war jetzt also der erste Teil von meinem zweiten Leben. Dann ist was ganz Großartiges passiert. Ich habe mich nach 25 Jahren Ehe, ich habe mit 17 Jahren ein Kind bekommen, mhm, und habe nach 25 Jahren Ehe ohne Ausbildung, ohne wirtschaftliche Versorgung mich von meinem ersten Mann getrennt, mhm, habe eine Ausbildung gemacht mit 42, habe dann einen Beruf ergriffen als Bürokauffrau, mhm, damit ich muss ja irgendwie leben, ja, wollte das aber nicht ohne Ausbildung machen. Mhm. Und habe das eben gemacht, vom Arbeitsamt finanziert und dann habe ich auch richtig gearbeitet. Und von dem Tag, wo ich mich getrennt habe von meinem Mann, hat sich meine älteste Tochter von mir getrennt. Hat gesagt, ich habe keine Mutter mehr. Ach so, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was hat das jetzt mit dem Ja, Moment, ja, das kommt jetzt. Ach so, ja. So, und den ersten Tag, als ich auf Normaltagsstation lag, geht auf einmal die Tür auf und meine Tochter steht vor der Tür und sagt, hallo Mutti. Wieso hatte die Tochter sich getrennt? Weil sie es nicht verstehen konnte, dass ich mich von meinem Mann trennte. Mhm. Hat sie nicht vertragen. Und woher wusste sie, dass es dir so schlecht geht? Meine kleine Tochter, die aus Köln, die hat mit den Ärzten gesprochen, ob, mhm, mir das gut tun würde, wenn meine große Tochter auch käme, so, um mich wieder aus dem Koma rauszuziehen. Ah, verstehe. Und die kleine Tochter hat quasi die große Tochter informiert. Hat gesagt, hör mal zu, genau, Mutter geht schlecht. Und hast du das auch im Koma bemerkt, dass diese... Da war ich schon auf einer Normalstation. Ach so, da warst du schon auf einer Normalstation. Die hätten sie nicht auf Intensiv gelassen, weil die hochschwanger war. Mhm. Also, mhm, mein Enkel ist auch inzwischen da. Das heißt, durch diesen wahnsinnigen Zwischenfall hast du, ja, jetzt deine andere Tochter auch wieder in deinem Leben. Ja, ganz genau. Und das, also, ist eine tolle Sache. Das ist der erste Teil meines neuen Lebens. Und der zweite Teil meines neuen Lebens ist, dass ich alles so gelassen sehe, es ficht mich eigentlich nichts mehr an. Hm. Überhaupt nichts mehr. Das Wichtigste ist, ich habe die Angst vorm Sterben verloren. Hattest du die vorher? Ja. Ja. Und durch einen ganz blöden Zufall, das ist jetzt sehr witzig, da hat sich schon mein Arzt totgelacht. Ich hatte auch schon Bedenken bei meinem 50. Geburtstag, habe ich gedacht, shit, 50, ne? Mhm. Und da kriegte ich von Quelle eine Karte mit einem goldenen Kranz mit einer 50 drin. Und das war so, als wenn mir einer in den Kopf geschossen hat. Ja, kann ich verstehen. Also das war so richtig ins Gesicht geklatscht. Ja, ja, ja. Und von dem Tag hatte ich Angst vorm Sterben. Ach, diese Quelle ist schuld. Ja. Aber, blöd, ne? Aber es ist wirklich so gewesen. Ja, wahrscheinlich wurde es dir da so richtig, ja, klar, ne? Da, ja, kommt so richtig mit dem Knall gekommen, jetzt bist du alt. Jetzt bist du alt und lange hast du nicht mehr. Ja. Ja, genau. Ja, das ist natürlich alles völlig weg, ne? Aber nochmal auf dieses Erlebnis zurückzukommen. Ja. Oder was du da erlebt hast, ja, oder gehört hast auch in dem Koma. Ja. Haben deine Angehörigen dir gut zugesprochen? Ja. Und das hast du klar gehört? Ja. Kannst du dich an was Bestimmtes erinnern, ja, was dich besonders beeindruckt? Mein Mann hat immer gesagt, Mäuschen, mach mal die Augen auf, ich bin noch bei dir. Komm hier, guck mal hier, wer hier auch noch steht. Mhm. Die Nessi ist aus Köln da. Mhm. Und komm her, mach doch mal die Augen auf, versuch doch mal. Und wir sind doch hier und eigentlich immer dasselbe, was, mhm, soll er denn sagen? Ja, ja, klar, aber das hatte ich dann immer doch so. Immer wieder. Und ich habe immer gesagt, ich höre euch doch. Aber die konnten dich nicht hören, dass du, nein, das gesagt hast. Ja. Das Einzige, was am dritten Tag mal gehört hat, war so ein leichtes Gebrummel von mir. Mhm. Und da war ich ganz stolz, weil ich es jetzt wirklich geschafft hatte, mit denen zu reden. Und die haben nichts verstanden, gar, mhm, nichts. Und aber ich mache jetzt einfach nur noch das, was ich tun möchte. Ja, du bist jetzt wieder richtig fit, alles ist gut. Nee, so ist es nicht. Ich habe schon noch Aussetzer. So, ich kann mich an manche Sachen, wenn jetzt mein Mann zu mir sagt, gestern jetzt zum Beispiel, hat er mir irgendwas gesagt. Mhm. Und dann frage ich danach, das habe ich dir doch gestern gesagt, das weiß ich nicht. Mhm. Also, naja, solche Dinge passieren. Es ist ja auch noch relativ frisch alles. Ja, ne? Und ich bin auch so gesunder, ich kann auch nicht lange laufen, dann tun mir die Beine weh. Also aber das kann sich ja wie alle stabilisieren. Ja, mein Arzt hat auch gesagt, sie dürfen nicht vergessen, dass die Medizin ist heute so weit, ja, die holt einen Menschen fast tot ganz schnell wieder hoch. Mhm. Mhm. Innerhalb von 4 Tagen war ich von der Intensiv ja runter dann. Mhm. Aber der Körper kommt ja nicht nach. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du die Augen aufgeschlagen hast? Ja. Wie war das? Wie war das? ja, ich habe natürlich in das tolle Gesicht meines Mannes geguckt, habe meine Tochter gesehen und dann habe ich mich erstmal umgedreht und mir die ganzen Apparate angeguckt. Und hast du Angst? Und dann habe ich dem Arzt gesagt, dann hat der gesagt, wir machen jetzt ein Quiz. Und da hat er zu mir gesagt, habe ich gesagt, wieso, was für ein Quiz? Und da hat er gesagt, wo sind Sie? Ich sage, im Krankenhaus. Sagt er, wo denn? Ich sage, ich nehme an, da und da. Und ja, dann hat er mir noch einige, das weiß ich schon wieder nicht mehr. Er hat mir noch einige Fragen gestellt und so. Ja, aber der war aber alles in Ordnung. Der wollte testen, ob du das alles einordnen kannst. Ja, ja, ne? ob ich klar bin, ne? Ich klar im Kopf bin. Und meine zweite Frage war, ich bin ein Mensch, der braucht eigentlich immer ein Ziel. Und da habe ich gesagt, was muss ich machen, um hier von der Intensiv rauszukommen? Ja, ja. Und da hat er gesagt, Sie müssen so weit Ihre Werte hinkriegen, dass alle Schläuche abkönnen. Ja. Und da hast du dir gedacht... Da habe ich gesagt, welche Werte muss der Apparat zeigen, welcher Wert der und der und der und der. Und dann hatte ich nichts anderes zu tun, als immer diese Apparate zu beschleunigen. Und ich weiß noch, beim Sauerstoff, das musste 99 sein. Ja, ja. Und dann habe ich geklingelt zu der Schwester, ich sage, ich habe 99, der kann ab. Super. Das heißt, durch das Ziel hatte ich das, durch die Zielangaben hatte ich das motiviert, auch selbst mitzuarbeiten. Ja, ne? Und darum hat er ja auch gesagt, der Arzt hat zu mir gesagt, Sie sind ja ein Shootingstar, wie geht das denn? Ich sage, ich habe mein Ziel gehabt. So, dich kann nichts mehr erschüttern. Nein. Du hast keine Angst mehr vom Tod und nicht mehr vom Sterben. Nein, gar nicht. Du genießt das Leben jetzt so, wie es ist. Wenn ich da liege, geht's mir gut. Wenn ich wirklich tot bin, geht's mir gut. Dagmar, danke für deinen Anruf. Ja. Danke für die dann doch sehr schöne Geschichte, wie gut sie ausgegangen ist. Wir freuen uns alle sehr für dich. Dankeschön, Jürgen. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt Mein zweites Leben. Bin gespannt, was ihr mir noch erzählen werdet. Das waren ja gerade schon sehr beeindruckende Geschichten. Und jetzt bin ich verbunden mit Erik. Und Erik ist 46. Hallo, Erik. Ja, hallo Domian. Hallo Erik. Ja, ist ja schwer bei euch mal ein Freizeichen zu kriegen. Ja. So, du erzählst uns auch über dein zweites Leben. Ja, also die Sache ist bei mir, ich habe eine sehr seltene Krankheit, das ist Narkolepsie. Bei Narkolepsie ist das so, dass ein Botenstoff im Kopf fehlt und der Schlaf-Wach-Rhythmus wird nicht mehr richtig gesteuert. Das heißt dann konkret? Das passiert leider meistens immer bei Emotionen. Deshalb wird das meistens mit psychischer Krankheit verwechselt. Ne? Das ist meistens immer eine sehr lange Geschichte, bis das wirklich diagnostiziert wird. Richtig. Was passiert denn dann bei Emotionen? Also die Sache ist so, dass wenn du mir jetzt zum Beispiel einen guten Witz erzählst, ich höre den Witz ganz normal, ich verarbeite den, aber dann schaltet mein Körper falsch. Anstatt schallend zu lachen, wie das bei jeder Mensch macht, dann schaltet mein Körper auf Schlaf. Aber nur mein Körper, mein Bewusstsein bleibt wach. Ne? Ich erlebe das also real mit. Das ist natürlich, ich lache jetzt gerade, für wenn das jemand nicht weiß, eine ganz kuriose Situation. Man erzählt dir einen Witz und du schläfst ein. Ja, mein Körper schläft ein. Wenn ich stehe, falle ich dadurch hin, weil die Körper aufrecht haltende Muskulatur entspannt wird, ne? Im Schlaf. Ne? Ja, dein Körper schläft ein, dein Geist nicht. Genau. Das heißt, der Körper fällt zusammen und du bist dir dessen bewusst, dass du jetzt zusammenfällst. Ja. Das kriege ich voll bewusst mit. Und kannst auch nichts sagen, sprechen? Heute kann ich sprechen, aber das ist sehr, sehr kompliziert, weil es eigentlich normalerweise geht's nicht. Ich habe das bloß in, also jeder Arzt sagt dir, das geht nicht. Ne? Ich habe das aber jetzt so mittlerweile seit 2004 die Diagnose, seitdem habe ich immer wieder probiert, ne, um den Leuten zu sagen, so, ich brauche jetzt keinen Arzt oder so. Ne? Ja, ja. Wie lange hält denn dann dieser Schlafzustand in Anführungszeichen, wie lange hält der an? Also das ist verschieden. Das kann von kleinen, ganz kurzen Moment sein, dass es nur ein Zucken ist, was man vielleicht mitbekommt. Ne? Also manche Leute kriegen das, die mich kennen, die kriegen das Zucken mit und die wissen, ich habe jetzt echt ein Problem. Ne? Weil dann ist es sehr schwer für mich, mich nur aufrecht zu halten. Ich wollte sagen, du kannst dich doch dann auch verletzen, wenn du hinfällst. Ja, ich habe mir bei einem Sturz habe ich mir 3 Schneidezähne auf einmal ausgeschlagen. Also die halten eine ganze Menge aus. Also du kannst dir vorstellen, dass es wirklich harter Sturz gewesen ist. Absolut. Ne? Das merkst du dann ja auch. Nee, den Schmerz verspüre ich nicht, weil du spürst in diesem Zustand spürst du den Schmerz. Also du spürst so ein Zucken, bist wie als ob eine Fliege sich auf deine Haut setzt. Aber du hast wahrscheinlich gemerkt, dass da irgendwas weggebrochen ist. Ja, natürlich. Das danach tut's weh. Ne? Wenn der Körper wieder wach ist, tut's weh. Nochmal die Frage, wie lange die so anhalten, diese Schlafzustände? Von maximal Das kann sind meist maximal eigentlich so um 3 Minuten. Also in der Norm. Das kann sein, dass man auch so viele, dass man die auch direkt immer wieder hintereinander bekommt. Ne? Ja, wie oft kommt das am Tag vor? Oder? Also ich habe das am extremsten mal gehabt, da haben wir mitgezählt, bei 150 haben wir auch gehört zu zählen. 150? Und das waren innerhalb von 2 Stunden. Innerhalb von 2 Stunden, da war es ja ein ständiges Hin und Her. Ja, da lag ich eigentlich fast nur am Boden. Und wie ist es so in der Regel, wie oft passiert es am Tag oder in der Woche? Mittlerweile habe ich das sehr gut raus, dass ich damit relativ gut umgehen kann. So, aber immer noch so um die 100 Mal. Also 100 Mal? In der Woche, also ja. 100 locker. Mal in der Woche? Ja, ich liege öfter am Tag so auf der Nase. Aber da gibt es wahrscheinlich Medikamente, die man da nehmen kann, damit das ein bisschen abgedämpft wird? Ja, das hängt aber immer so mit der Ausprägung der Krankheit zusammen. Also bei nicht so starken Ausprägungen, da helfen Medikamente. Also ich halt alle, die ich bis jetzt probiert habe, hat nichts geholfen. Mhm. Ich stelle mir vor, dass dein ganzes Leben komplett sich um diese Krankheit dreht. Du kannst nicht Auto fahren, du kannst... Auto fahren könnte ich heute. Ich habe das. Könntest Auto fahren? Ich habe das schon so... Ich kann mich in einen anderen Zustand versetzen, so dass mich die Außenwelt dass ich die Außenwelt nicht mehr so mitbekomme. Ich kann mich auf bestimmte Sachen konzentrieren. Ich kann zum Beispiel, ich bin früher sehr Radsport gefahren und kann ich auch heute betreiben. Das ist nicht das Problem. Das verstehe ich nicht. Du hast mir gerade erzählt, dass es ein Schlafzustand ist, der Körper sackt in sich zusammen. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du das nicht so leicht verstehen kannst. Ich habe das einfach nur gelernt, dass ich mich auf eine bestimmte Sache sehr genau konzentriere. Das heißt, du kriegst so einen Anfall, sage ich erst mal. Ja. Du fährst mit 100 auf der Autobahn. Ja. So, dann sackt der Körper in sich zusammen. Was machst du denn dann? Halt früher wäre mir das passiert. Früher wäre der zusammengesackt. Heute wird das nicht mehr passieren. Weil in dem Moment, wo ich merke, so von wegen, dass ich zu müde wäre, würde ich auch einen Rastplatz fahren und schlafen. Ne? Ja, bleibt denn da so viel Zeit, das noch zu machen? Rastplätze sind nicht immer da. Ja, mittlerweile, man lernt das rauszuzögern. Ne? Je länger man damit lebt, desto besser kann man das rauszögern. Also ne? du spürst, es gibt Signale, jetzt passiert's gleich. Ja. Wie sind die Signale Müdigkeit? Was sind die Signale noch? Ah, das ist so ein ganz komisches Gefühl im Körper. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also wirklich mit Worten kann ich das nicht beschreiben. Also ich hatte es anfänglich so verstanden, dass es wirklich quasi von einer Sekunde auf die andere Sekunde passiert und du vollkommen machtlos bist. So ist es aber offensichtlich nicht mehr. Also die Sache ist so, dass ich muss mich, damit das nicht passiert, muss ich mich in so einen besonderen Zustand versetzen. Ich muss mich auf Sachen sehr stark konzentrieren. Mhm. Na, dann kommt die Außenwelt nicht mehr so an mich ran. Dennoch wundere ich mich, dass du fahren darfst, dass man vertraut, dass du das so konzentriert dann hinbekommst. Also die Sache ist, dass ich fahre so kein Auto. Ne? Achso, du fährst gar kein Auto? Nein. Achso, ich dachte. Aber ich könnte das. Also ich fahre immer noch mit dem Rennrad. Ne? Was auch sehr gefährlich ist, zumindest für dich. Ja, aber ich kann das wirklich sehr gut. Bin früher sehr, sehr viel, sehr, sehr lange Radsport gefahren. Und ich konnte da auch richtige Stunts und alles. Und das ist immer die Sache, dass das Rad bricht nicht unter mir zusammen. Das Problem ist, wenn ich unterwegs bin und gehe, ne, dann brechen meine Beine unter mir zusammen. Ne? Das ist nach wie vor so. Das ist nach wie vor so. Deswegen verstehe ich das mit dem Autofahren nicht, aber da du sowieso nicht Auto fährst, ist egal. Das ist etwas schwierig. Ich muss mich auf eine Sache richtig konzentrieren. Wenn du auf eine Sache total konzentriert bist, das ist so eine Art Trance-Zustand, in den du dich versetzt. Ja gut, das kannst du aber, du könntest doch auch sagen, ich konzentriere mich intensiv auf das Gehen. Ja, konzentriere mich auf das, was jetzt passieren kann. Auf eine ganz, ganz bestimmte Sache. Wenn ich jetzt unterwegs bin, können nur bestimmte Sachen passieren. Ja, aber dennoch beim Gehen sagst du zusammen. Da funktioniert das nicht mit dem Konzentrieren. Also das kommt immer drauf an, ich will ja nicht ständig in einem Zustand sein, wo ich überhaupt nichts mehr mitkriege. Mhm. Ne? Mhm. Also ich versuche halt auch offen zu leben. Ja, ne? Verstehe. Und dann kann das passieren. Kann das natürlich passieren. Ja. Ne? Kannst du noch berufstätig sein? Also wenn ich mir einen Arbeitgeber finde, der mir ein Wetter hinstellt, dann geht das. Weil ich muss immer damit rechnen, dass ich müde werde, ne? Und dann muss ich schlafen, ne? Weil sonst kriege ich Anfälle. Seit 2004 hast du diese Krankheit. Nee, die habe ich schon, entweder ist die vererbt oder ist ein Kind im Schaden im Kleinstkindalter. Achso, die ist diagnostiziert 2004. Ja. Ja, die Sache ist, und wie ich mein neues Leben komme, das ist eine total bescheuerte Geschichte. Heute lache ich darüber, ne? Aber früher war das echt extrem schlimm, weil bei dieser Krankheit ist es auch so, es gibt Schlaflähmungen. Das heißt, man schläft ganz normal und ganz plötzlich ist das Bewusstsein wach. Der Körper schläft aber noch weiter. So, dadurch, dass das Bewusstsein aber jetzt wach ist, erlebt man die Träume mit. Und diese Träume sind meistens total bescheuert. Ne? Ja. Jetzt bist du in einem Zustand, man bemerkt immer, dass man kann sich nicht bewegen. Mhm. Ne? Und das ist ein totaler Schockzustand. Ne? Man liegt jetzt hier, man weiß, dass man schläft und man kann quasi seine Träume wie im Fernsehen angucken. Ja. Man erlebt, das ist ja irre. Wie die Realität erlebt man diese Träume. Deshalb heißen die Halluzinationen, weil das Bewusstsein nicht unterscheiden kann, ob das jetzt Traum oder Realität ist. Ach so, du weißt nicht, dass das ein Traum ist. Ja, heute kriege ich das mit nach kurzer Zeit. Aber das heißt, wenn es ein Horrortraum ist, könntest du sagen, hallo, wach werden, das ist nur ein Traum. Ja, heute kann ich präg mir das immer ein, das sind nur Träume und ich brauche nur wach werden, dann ist alles wieder in Ordnung. Die Sendung heißt ja mein zweites Leben. Wann begann dein zweites Leben? Das war Oktober 2003. Das war aufgrund dieser Schlaflähmungen mit diesen Halluzinationen. Die sind also so übel, die bringen einen wirklich um den Verstand, wenn man nicht weiß, was das ist. Und wenn dann noch Psychiater behandeln und immer sagen, ja, du bist nur psychisch krank und du kriegst lauter Therapien und die nehmen dein ganzes Leben auseinander, was bei mir auch nicht gerade so toll war. Die haben ja echt ganz üble Sachen so rausgeholt und so, die ich längst verarbeitet hatte, ne? Aber das haben die wieder aufgearbeitet, ne? Und das Ganze zusammen mit den Schlaflähmungen hat mich einfach voll um den Verstand gebracht, ne? Ja, und was war jetzt 2003? Und, dann war das so, dass ich die eine Schlaflähmung hatte und mir dachte so von wegen, nee, nie wieder, nicht noch ein, hast du das ganz, wenn dir das noch ein einziges Mal passiert, dann gehst du zum Fenster und du springst. Ne? Und ich bin in manchen Dingen wirklich sehr konsequenter Mensch, ne? Und ich weiß, ich hatte mein Leben wirklich in dem Moment abgeschlossen. Mhm. Also wirklich, ich hatte alles in dem Moment. Das war im Jahre 2003, als du abgeschlossen hattest. Und, ja. Und dann? Was ist dann passiert? Und die total bescheuerte Sache da dran ist, dann habe ich mich umgedreht und wollte weiterschlafen. Und ich habe aber, ich hatte ja immer mitgekriegt, das sind Träume und so. Und Moment, du hattest entschieden, ich will mich töten. Ja. Und dann hast du dich mal wieder umgedreht und hast weitergeschlafen. Und wollte weiterschlafen. Ja. Ne? Und ich hatte aber immer den Fernseher laufen, weil ich dachte, das bringt dich, wenn du so bescheuerte Sachen hast, da wieder irgendwie ein bisschen mehr an die Realität, wenn da irgendwas hörst. Was lief da? Und drang dann aus dem Fernseher sowas wie, da erzählte eine Frau, dass sie beim Lachen immer hinfällt, ne? Und die erzählte die ganzen Symptome von Narkolepsie. Und nein. Doch. In dem Moment hat diese Frau im Fernsehen davon erzählt. Ja. Und in dem Moment, als du dich eigentlich ein paar Sekunden vorher schon umbringen wolltest. Ich habe mir echt gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist ja absolut. Die letzte Sicherung durchgebrannt, ne? Das ist ja völlig verrückt. Das heißt, dieses, was du da wahrgenommen hast im Fernsehen, war im Prinzip deine Lebensrettung und das Aha-Erlebnis, Mensch, ich habe ja diese Erkrankung und bin nicht geisteskrank. Ja, ich habe da wirklich gelegen und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist jetzt total, das kann nicht. Du bist jetzt total durchgedreht. Mhm. Ne, und dachte mir aber, warte, irgendwann müssen die den Namen sagen. Irgendwann wird da auch ein Name für kommen. Und sehr viel dann auch. Dann haben die dann irgendwann gesagt, ja, dann diese Krankheit halt heißt Narkolepsie. Ne, dann habe ich mir das eben noch aufgeschrieben und Wahnsinn. Als ich dann das nächste Mal wach geworden bin ich am Computer, habe Narkolepsie bei Google eingegeben und da kam dann eine Webseite von der Uni Marburg. Ne? Und hast dann recherchiert und ja, Wahnsinn. Das ist ja eine irre Geschichte, Erik. Dem Mann habe ich dann auch irgendwann mal geschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist und dass ich ihm sehr dankbar bin, dass er diese Webseite geschrieben hat. Verpasst. Also, Tolle Geschichte. Und du hast dich, so wie ich es gerade am Anfang auch mitbekommen habe, mit dieser Krankheit ziemlich gut arrangiert schon. Ja. Und du kommst damit klar und kennst die Vorwarnsignale und all die ganzen Sachen. Ja, das ist diese ganze emotionale Sache, das ist allerdings sehr, sehr schlecht. Ne? Weil halt ich bei allen Emotionen immer, wenn ich die, wenn ich einfach alles zulasse, ne, dann muss ich jederzeit immer damit rechnen, dass ich Anfälle bekomme. Das heißt, es könnte auch sein, jetzt in diesem Gespräch, da ist man ja auch ein bisschen angespannt und gestresst. Ja, ich muss mich total konzentrieren. Könnte es sein, dass ich mit dir sprechen? Ja. Da wollen wir dich nicht länger quälen, Erik. Ja, schön, dass du angerufen hast. Da ist noch eine weitere Sache, die dabei auch sehr, sehr übel ist. Ne? Das ist nämlich, wenn man sich zum Beispiel total verknallt. Ne? Die Sache ist halt, weil mir das mehrmals passiert ist, dann habe ich halt von dem Mädel halt so ersten Kuss gekriegt. Und ne? Du schläfst ein. Und die küsst mich, ja. Und das Problem war, dass in dem Moment dadurch, dass ich diese starken Emotionen hatte, mein Körper eingeschlafen ist und ich nicht reagieren konnte. Wahnsinn. Und das Mädel denkt dann, Wahnsinn. Ja, der küsst mich nicht zurück. Ja, der will gar nichts von mir. Also ich glaube, wir beide müssen noch miteinander reden. Das ist ja so ein vielschichtiges und großes Thema. Kannst du ruhig machen, Dann vertiefen wir das in diesen Aspekt nochmal. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Ich freue mich, dass es dir doch so einigermaßen ganz gut geht mit all der ganzen Malaise. Ja, ganz schon, ja. Ja, alles Gute und jetzt erhole ich von dem Gespräch. Euch auch, ne? Tschüss, Erik. Danke, danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1:49 haben wir und 30 Sekunden und hier ist die Hilde. Hilde ist 73. Hilde, guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. So, Mian. So. Ich komme gleich zur Sache, weil die Zeit knapp ist. Gerne. Ich habe den Ritt auf der Flasche gemacht und zwar 16 Jahre lang. Was heißt das? Das heißt, ich habe 16 Jahre lang immens getrunken, Alkohol. Was hast du hauptsächlich getrunken? Ja, angefangen hat es mit dem schönen süßen Sekt. Als die Spumante und dann kam und Bowle und so weiter, das war alles noch ganz im Rahmen der Gesellschaft. So, und dann kam ein ganz schrecklicher Schicksalsschlag. Mein Mann bekam eine unheilbare Krankheit, nämlich eine periphere Lateralsklerose. Weißt du, was das ist? Nee, erklär mal. Das ist eine Zersetzung der Nervenzellen im Rückenmark. Mhm. Und das geht darauf hin, dass der ganze Körper gelähmt wird, was auch innerhalb von 3,5 Jahren eintrat. Der Mensch kann nicht mehr laufen, der kann seine Hände nicht mehr benutzen, der kann nicht mehr sprechen. Ich habe ihn zu Hause gepflegt, der ist auch zu Hause gestorben. Das heißt, dein Mann war sehr auf dich dann angewiesen, total, auf deine Hilfe. Also er war völlig hilflos. Warst du denn während dieser Zeit auch noch am Trinken? Da fing es richtig an. Ach so, da fing es an. Und zwar war ich Spiegeltrinkerin. Das heißt, beim Spiegeltrinken bist du voll funktionsfähig. Du brauchst nur immer deinen Pegel, um funktionieren zu können und ein bisschen die innere Emotion flach zu halten. Ich habe mal, erzähle ich dir mal eben, einen Chirurgen kennengelernt. Der war auch Spiegeltrinker. Mhm. Und das Wahnsinnige war, dass dieser Mann, es war ein guter Chirurg, dass der nur gut operieren konnte, wenn der besoffen war. Ja. Also das ist bei solchen Leuten dann üblich, aber ich musste ja nun im pflegerischen Bereich tätig werden. Ich musste dann auch meinen Beruf erstmal aussetzen. So, und dann hat mir der Professor erzählt, was die Diagnose ist und sagte zu mir, das darf der Patient aber nicht wissen, der ist zu sensibel dafür. Nun trug ich dieses Wissen für mich alleine rum. Diese psychische Belastung, Angst. Gab es keine verwandten Kinder, denen du das erzählen? Kinder hatten wir nicht, aber Familie, also meine Eltern lebten noch, seine nicht mehr. Und ich habe da auch nicht drüber groß gesprochen. Die kamen ja kurzfristig aus der Rollstuhl und die merkten das ja. Und ich habe gesagt, naja, das wird schon wieder. Das heißt, diese große Last lag auf deiner Seele? Und du hast es versucht, mit dem Alkohol zu übertünchen? So ist es, ja. Also musst du ja ein Ventil haben, nicht? So, dann ist dein Mann... Nach vier Jahren ist er dann zu Hause gestorben, ist Gott sei Dank nicht erstickt. Das wäre nämlich die Quintessenz gewesen. Ah, ja. Und hatte man dir das vorher auch so gesagt, er wird ersticken? Ja. Das ist ja nun besonders schlimm dann die Vorstellung. Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann so die Kante gegeben, dass ich selber dann 3 Tage auf dem Boden lag, voll besoffen. Nachdem er verstorben war? Also ich habe noch die Beerdigung, das habe ich alles noch, und mit Pfarrer und so weiter, habe ich alles noch ganz, ganz konsequent durchgezogen. Mein Mann ist morgens um 8:30 gestorben Und nachmittags um 4 haben sie ihn erst zu Hause abgeholt und bin dann immer wieder mal reingegangen und wurde dann immer grauer. So. Und das war also etwas, was ganz schrecklich belastet hat. Mhm. So. Und dann habe ich mir die Kante gegeben, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und bekam im Krankenhaus ein Trockendelirium. Mhm. Das heißt, an meinem Bett stand eine Totenfigur, gehüllt in ein Ku Klux Klan-Gewand, mit Mütze, also Kapuze auf, und der Totenschädel, ein riesiges Gebiss, und die Hände waren wirklich vom Skelett, und die Hände macht der Zeigefinger, sagte immer zu mir, komm, komm. Wie gruselig. Komm. Und ich schrie, ich hörte meine eigenen Schreie, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht sterben, lieber Gott, lass mich nicht sterben. Hm. Ich war schweißgebadet, ich habe die Bettdecke vor die Brust geklemmt, hm, und durch mein Schreien wurde dann Krankenhauspersonal aufmerksam. Ja. Dann kamen die rein, holten gleich einen Doktor, ich kriegte eine Spritze, ja, da war ich wieder weg. Und als ich dann irgendwann wieder zu mir kam, da hat mir der Arzt erklärt, das war ein Trockendelir. Das heißt, ich war schon 2 Tage im Krankenhaus und man bekam ja auch dieses Distraneurin. Ich unterbreche mal. Hat dieses Trockendelirium, hat das die Wende gebracht? Will ich gerade sagen. Bitte. Will ich gerade sagen. Erzähl. Als ich dann wieder so 2-3 Tage Mensch wurde, habe ich mir überlegt und habe gedacht, so, das willst du nie wieder erleben. Das ist das Letzte, was einem, was man sich vorstellen kann. Es ist Schluss mit dieser Sauferei. Ja. Habe aus dem Krankenhaus aus noch einen Abstinentenverband angerufen. Ja. 2 Tage später kam ein Ehrenamtlicher zu mir. Wir haben uns 3 Stunden am Bett wunderbar unterhalten. Er hat mir gesagt, sie haben immer montags Gruppe. Mhm. Ich wusste, dass ich Sonnabend entlassen werde. Ich war Montag das erste Mal in dieser Gruppe. Mhm. Ich war total fasziniert von diesen Menschen, die nun alle Alkoholiker sind, aber wieder festen Boden und dann Füßen hatten. Und da waren auch sehr honorige Leute dabei. Das kann ich mir vorstellen. Ich will nur mal sagen, das ist nicht nur die Unterschiede. Ach was, nein, natürlich nicht. Ich könnte jetzt Namen nennen, die sehr bekannt sind. Nee, lass mal lieber sein. Ich bin da so aufgegangen. Wie lange bist du noch in diese Gruppe gegangen? 25 Jahre. 25 Jahre. Ja, das heißt, du bist jetzt, lass mich fragen, du bist jetzt 73. Wie lange? 74. Ich bin jetzt 31 Jahre trocken. 31 Jahre trocken. So, und dann ist Folgendes passiert. Man ist dann an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich nicht innerhalb des Verbandes eine Ausbildung als Suchthelferin machen will. Habe ich gesagt, mache ich. Ja. Habe ich gut abgeschlossen. Und dann hat man mich schon in Berlin in 2 verschiedene Krankenhäuser geschickt. Das heißt, einmal dienstags, einmal freitags. Und zwar in diese Abteilung, wo die ganzen Leute sitzen mit Entziehungskuren. Das ist super. Das so heißt, du hast mit Leuten zu tun gehabt, die dich sofort ernst genommen haben, weil ja, die wussten, du hast das. Genau, du hast es hinter dir. Ja. Das heißt, all die vielen Jahre und Jahrzehnte hast du dann als Suchtberaterin gearbeitet. Ja, und ich habe weiter in Gruppen gearbeitet, habe dann noch innerhalb des Verbandes wurde dann noch eine 65. Gruppe gegründet. Mhm. Ich bin dann auch mal Gruppenleiterin geworden. Ich habe dann auch Hausbesuche gemacht. Das heißt, wenn Mitbetroffene, das sind also die Co-Abhängigen, mhm, ja, die ja auch sehr viel falsch machen, die haben dann gesagt, also der Mann will nicht kommen oder die Frau will nicht in eine Gruppe, hat Angst davor. Und was sie tun können, dann hat man mich zu Hausbesuchen geschickt, ja, waren auch alle erfolgreich, habe die Leute dann doch in die Gruppe bekommen. Alles zurückzuführen auf das Trockendelirium. So. Lass mich noch fragen. Hilde, du hast tolle Sachen zu erzählen, ich mag schon. Gab es in diesen vielen Jahren, in denen du trocken warst und bist, gab es irgendwann einen Moment, wo du dachtest, ach, doch ein Gläschen mal? Nein, das will ich dir sagen. Ich habe danach, in meiner Abstinenz, habe ich noch 3 Pflegefälle gehabt. Das war mein Vater mit einem Schlaganfall, anschließend einen Hirninfarkt. Das war meine beste Freundin mit Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs und so weiter. Ich habe sie alle betreut. Und die letzte war meine Mutter, die 6 Jahre im Pflegefall war. Mhm. Und es ist mir nie der Gedanke gekommen, auch nur einen Tropfen zu trinken. Das ist eine tolle Lebensgeschichte, die du mir da erzählst. Ja, und das hat mich Respekt. So und ich gehe heute noch in Gruppen, aber jetzt nicht mehr, dass ich da irgendeine Führungsposition übernehme. Nee, aber du kannst deine Erfahrungen ja mitteilen. Ich gehe immer hin und ich, wenn man mich fragt, wie lange ich trocken sei, dann sage ich, gut, ich sage es euch nicht, um anzugeben, sondern ich bin jetzt im 31. Jahr. Ich will dir sagen, ich glaube, dass du Alkoholikern, die noch so richtig in der Scheiße drin stecken, so Mut machen kannst und denen auch so Feuer unterm Hinter machen kannst, durch deine Geschichte. Ich finde toll, dass du angerufen hast, liebe Hilde. Ich hätte noch ein bisschen mehr gesagt können, aber deine Sendung ist zu Ende. Dominant, zum Schluss, mach doch mal ein Thema über Alkohol. Ja, das machen wir. Da würde ich gerne auch nochmal anrufen, weil ich auch sagen will, die Mitbetroffenen. Liebe Hilde, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Danke, dass du angerufen hast, alles gerne. Gute. Bis dahin, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Christoph Gellert, wir sehen und hören uns wieder morgen. Bis dahin, ciao.